sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal! Hallo und herzlich willkommen zu 4 Ecken 2 Elfer, euer netter Fußballplausch hier auf nonpg.de. Ich bin Chris und ich geleite heute ein bisschen durch die Sendung, denn ich habe gemerkt im Laufe dieser Woche, dass meine beiden Mitstreiter, Pocho und Ricky, die unfassbaren gehenden Fußball-Almanachi Deutschland sind und ich halte mich da ein bisschen zurück und guck mir mal die ganze Chose ein bisschen an. Pocho, wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Und selber? Ja, komm. Muss man Schluckauffrei? Schluckauffrei. Alles gut, das work ich einfach Hashtag weg. Hashtag Schluckauffrei. Ja, auch das. Das kann man sagen. Ricky, auch an Bord? Ich bin an Bord und ich bin heiß auf diese 52. oder 53. Bundesliga-Saison. Nee, glaube ich schon mehr, schon 54, glaube ich. Da sind sich die Gelehrten noch nicht so sicher. Da wird noch geschätzt an allen Ecken und Enden. Aber ja, ich verspreche, bis zum Ende dieser Sendung wird da Klarheit herrschen. Jedenfalls hier bei uns. Da bin ich immer gespannt. Also du bist ja gar nicht mehr im Rausch, im Zaume zu halten. Im Wahn bin ich. Ich bin nicht mehr im Rausch, ich bin im Wahn. Das ist absolut richtig. Mein ganzes Umfeld leidet darunter. Ja. Ich bereise jedes noch so kleine Stadion aktuell. Am Freitag bin ich in Heidenheim und begutachte die Düsseldorfer Fortuna. Und am Sonntag bin ich schon im Stuttgarter Mercedes-Benz Arenchen. Dom heißt es, glaube ich. Dümchen, dann wenn schon. Und also ich bin, also es ist Wahnsinn. Das gibt's ja gar nicht. Wie kam denn das? Durch das Sportbild-Sonderheft oder wie? Nein, es kam eigentlich, es klingt verrückt, aber es war so, durch das schlechteste Bundesligaspiel, das ich je live sehen durfte, nämlich VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin. Das war das einzige Spiel, das ich jemals gesehen habe, ohne Torchancen und auch ohne sonstigen Scheiß, aber Dr. Felix Brüch hat es trotzdem hinbekommen, 8 Minuten nachspielen zu lassen und dann noch eine rote Karte zu geben als letzte Aktion. So, und dieses Spiel hat mir gezeigt, okay, wenn du das aushältst, dann ist im Fußball so viel Schönes noch übrig. Ja. Und deswegen bin ich wieder Fußballfan geworden, so richtig, mit Haut und Haaren. Ich hätte jetzt darauf getippt, dass deine Liebe zu diesem wunderschönen Sport, zu der schönsten Nebensache auf diesem Planeten, nach dem Ficken, eigentlich durch diese Stuttgart, warum lachst du denn da so ein bisschen im Hintergrund? Ich habe nicht gelacht. Pacho, lachst du ein bisschen? Ich lach über Picard und Fickwitze generell nicht. dass das durch dieses Manchester City gegen VfB Stuttgart Spiel aufflammte. Da lach ich, denn von diesem großartigen Spiel 6 Tore sind gefallen, 4-2, habe ich nur ein Tor miterleben können. Ja. Habe ich ja, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon ausführlich erklärt, was da passiert ist, oder? Hast du erklärt, aber ich wollte eigentlich nur noch mal ergründen, wie diese Liebe zustande gekommen ist. Nee, eigentlich bin ich immer noch ein suchender Fan. Also ich bin zwar schon dem VfB verbunden, aber ich bin auch offen für andere Clubs. Also ist zwischen dir und dem VfB so eine Art offene Beziehung? Das Pocho trifft's eigentlich auf den Punkt. Ich und Stuttgart, wir haben, ich sag mal so, für beide bleibt nicht mehr übrig aktuell. Also Stuttgart ist froh, dass wir überhaupt Fans haben und das ist also nur noch eine reine Bettgeschichte. Ja, sozusagen. Genau. Hier geht's einfach erst nur noch ums Du und der VfB Stuttgart, das ist einfach eine Freundschaft plus Beziehung. Ja, ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, welches Klüppchen mein Herz gewinnen könnte in der aktuellen Bundesliga-Saison. Gibt's denn da schon ein paar auserlesene Namen in diesem Kreise? Also, es gibt ein paar Vereine, die mich jetzt im DFB-Pokal wirklich durch ihre Spielweise positiv überrascht haben, aber ich muss natürlich abwarten, wie das dann gegen hochwertige Gegner aussieht. Zum Beispiel natürlich haben die Schalker mich wirklich beeindruckt mit ihrem Spiel. Gefällt mir sehr gut. Auch der Trainer André Breitenreiter, das ist ein Schätzchen. Also den finde ich super. Kann man sagen. Ja, das fand ich gut. Dann ist mir aufgefallen, dass Dortmund, obwohl sie letztes Jahr so eine schlechte Saison gespielt haben, eigentlich echt einen geilen Fußball gespielt haben. Das ist mir wiederum nämlich aufgefallen, als ich die 100 schönsten Tore geguckt habe von Sportbild. Und da waren so viele Dortmunder Aktionen mit dabei. Und fast alle waren wunderschön. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist auch ein Verein. Und du merkst schon, Schalke gegen Dortmund, das sind aktuell die beiden Vereine, die so ein bisschen um meine Gunst buhlen. Kommt natürlich darauf an, wer erfolgreicher wird. Natürlich. Also, da, also in der neuen Beziehung wärst du dann eher der Erfolgsfan als der Herzblutfan, oder? Ich tue mich da immer schwer. Man kann ja jetzt nicht irgendwo Fan werden und sagen, ach Mensch, Schalke, da ist mein Herzblut drin. Nee, das also ist, war bei mir noch nie Fan so. Ich kann Herzblut-Fan von einer Frau jeden Samstag werden, also ist mir völlig egal. Bei mir war das aber noch nie so, dass ich so mit Haut und Haaren Fan einer Mannschaft war. Okay. Immer schon Stuttgart, klar, weil es halt hier um die Ecke ist und so, gar keine Frage. Und weil es halt auch lange Jahre für attraktiven Fußball stand. Aber dass ich wirklich so richtig fanatisch bin, und mitleide und so, das hatte ich eigentlich noch nie. Also das kenne ich gar nicht. Deswegen spricht ja dann eigentlich der Erfolgsfan, weil mitleiden, wenn du das schon so herausstellst, kannst du ja mit einer erfolgreichen Mannschaft sehr schlecht. Oder meinst du, damit ist dann Leiden gemeint, wenn die zwei Gegentore beim 5-2 zustande kommen? Nee, Leiden ist sowas wie, wenn du im Champions League-Finale zu Hause spielst, ein Spiel total dominierst und am Ende das Ganze aber noch wegen Blödheit verkackst. Das ist auch Leiden, aber auf einem anderen Niveau, wie jetzt zum Beispiel ein VfB-Fan leiden würde. Ich würde eher so Relegationsspieler als Leiden sehen, sag ich dir ganz ehrlich. Die sind schlimm. Dann frag mal beim Chris nach, wie das so war. Mit den Relegationsspielen? Nee, mit, ja, so eine Art, mit eurer Verlängerung gegen Chelsea. Also, Potscho, möchtest du also irgendwie so insgeheim durch die Blume sagen, dass man nur richtiger Die-Hard-Fan von der Mannschaft ist, von dem Club ist, wenn man schon mal für diesen Verein geweint hat? Das ja, aber wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass ein Verein mal unerfolgreich sein muss, um davon Fan zu sein, das nein. Nein, das meine ich auch nicht. Man muss, natürlich. Also da gibt's doch gar nichts. Also wenn ich mir einen Podcast im Jahr 2015 über Fußball anhöre, dann glaube ich, dass 95% der Leute, die uns zuhören in diesem Moment, sicher für ihren Verein schon mal geweint haben. Was? Ja, ich habe auch schon für meinen Verein geweint, natürlich. Also jetzt möchte ich mal wissen, in welcher Situation, Potscho, hast du für Gladbach geweint? Diverse Abstiege, die mich richtig abgefuckt haben. 21 Punkte am Ende einer Saison, wenn du immer Fußball geguckt hast und gedacht hast, das darf nicht wahr sein. Hashtag Michael Fronzek. Da musste ich schon weinen, einfach vom Zusehen. Das ist ein Grund, den kann ich nachvollziehen. Ne, also, doch, für Gladbach. Und natürlich auch, nicht nur, man muss ja nicht nur das Leidende weinen sehen, natürlich auch vor Freude. Wann hast du das letzte Mal geweint? Das ist noch nicht lange her, als es dann klar war, dass du Champions League Sieger wirst. spielst und wenn dann so diverse, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wenn man dann diverse Zusammenschnitte sieht oder sowas, doch, dann kann man, also nicht weinen das nennen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man dann doch diese Goosebumps bekommt, die man früher mal beim Walk Entrance hatte oder sonst irgendwas. Und Chris, du? Ja. Wann hast du geweint? Aus Traurigkeit. Ja, so war jetzt auch. Ja, da gab's leider mal, ich weiß gar nicht mehr, was da los war. Da hat man in so einem merkwürdigen Finale mal geführt. Und auf einmal gibt's zwei Ecken. Oh, das ist gegen Menu. Ja, das ist, mag sein, ich hab's verdrängt. Mhm. Da musstest du dann weinen. Oh ja. Gott, wie alt warst denn du da? Wann war das? 2000? War das 2000? Ich überleg gerade. War ich 4. Du bist schon der Jüngste, du fängst trotzdem an, meinem Alter zu lügen. Das zeigt auf jeden Fall Mut. Also ich habe noch nie geweint bei noch gar nichts, was dem VfB jemals zugestoßen ist. Ich habe einmal geweint bei Wolfenort. Das war mein Jugendverein. Als du Tränengas ins Gesicht gekriegt hast, weil du Hooligan warst, oder? Nee, da bin ich, wir wurden nämlich, das habe ich jetzt meiner Tochter erst erzählt, als wir in Berlin waren, da wurden wir immer mit so einem Armeefahrzeug von der Bushaltestelle abgeholt. Kein Scheiß. Da kam so ein klassischer LKW, auf dem man hinten aufspringen musste, und da war da so ein Unimog, ja? Bier, naja, also nur DDR gab es natürlich kein Unimog, da war das so, wie so ein Moped mit vier Rädern. Auf jeden Fall. Schwalbe mit Rädern. Ja, musstest du da hinten aufspringen und ich bin einmal runtergefallen beim Aufsprungversuch und da habe ich mal geheult. Also wenn das gilt, da war ich sehr emotional berührt. Mhm. Ja. Und der Freund, wie er es wieder schafft, diese Sache richtig runterzuziehen. Nee, war halt so. Der Freund, aber jetzt muss ich mal überlegen. Doch, es gab einen Moment, wo ich mal Tränen in den Augen hatte vor Freude. Und das ist ganz witzig, genau der gleiche Moment, wo du aus Traurigkeit geheult hast, nämlich beim Champions League Finale zwischen Bayern und Manchester United. Ja. Ja. So klein ist die Welt. Ja. Ihr weint wenigstens zur gleichen Situation. Ja, das stimmt. Das verbindet uns sehr. Nein, ich kenne das wirklich nicht. Ich finde es ja schade. Ich würde ja gern so ein voll, aber vielleicht wird's ja diese Saison was. Mal gucken. Weißt du, was für mich in der Kindheit richtig schlimm war? Also das muss schon sehr lange her sein. Ich müsste jetzt nachgucken, wann der Kindheit? Brexit ist. Ja, doch. Ich bin ja im Westen groß geworden, da ging's. Und auf jeden Fall hatte Gladbach mal einen Stürmer, der hieß Hans-Jörg Kriens. Ich weiß gar nicht, ob den jemand kennt von euch. Also ich nicht. Noch. Nee. Chris? Auch nicht. Gut. War auf jeden Fall der geborene Joker für Gladbach. Das und, kann ich nachgucken gleich mal. Ich dachte, das war Heath Ledger. Ja. So, und auf jeden Fall war es so, dass Hans-Jörg Kriens irgendwann zum ersten FC Nürnberg gewechselt ist. Ist an sich jetzt keine schlimme Story. Aber, jetzt kommt das große Aber. Oh oh. Mein Vater kannte Hans-Jörg Kriens sehr gut persönlich. Nein. Wir sind immer sehr, sehr gerne, bin ich mit meinem Vater in der Kindheit zum Training gefahren. Und dann kam der immer zum Zaun, hat meinen Vater begrüßt. Das war so als 5-6-jähriger Junge, war das ganz cool. Ja, das glaube ich. Ne, weil da war auf jeden Fall ein Spieler, der Tore für die Mannschaft gemacht hat, auch wenn man das damals noch nicht so hochgehangen hat. Und der ist dann zu deinem Vater gekommen, hat sich mit dem unterhalten. Dann habe ich immer die Autogramme von den anderen von dem gekriegt und so. Und auf einmal musste mein Vater mir erklären, dass der nicht mehr Fußball spielt. Das gibt's ja gar nicht. So, der hat mir damals gesagt, ich weiß nicht, ob der gesagt hat, der hat gewechselt oder sonst irgendwas. Ich müsste nachgucken, wie alt ich war, um das genau zu interpretieren. Und dann fuhr mein Vater auf einmal nicht mehr mit mir zum Training. Weil er kein Interesse mehr daran hatte. Da hat er komplett eine Zeit lang das Fußballinteresse verloren. Und das war eine ganz schlimme Situation. Vielleicht haben sich ja auch Hans-Jörg Kriens und dein Vater in die Wolle gekriegt wegen einer Frau. Ja, ich glaube nicht, dass mein Vater je die Mittel zur Verfügung hatte, die Hans-Jörg Kriens zur Verfügung hatte. Auch wenn sie damals wahrscheinlich noch keine 2000 Mark im Monat gekriegt haben. Mhm. Aber nee, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt passt mal auf, nach 12 Minuten kommt hier wirklich mal ein interessanter Fakt. Hans-Jörg Kriens ist der zweiterfolgreichste Joker-Schütze der Bundesliga. Ja. Nein. Nur Alexander Ziegler hat mehr Joker-Tore geschossen als Hans-Jörg gesprochen. Kriens. Weißt du noch, Ricky? Ja. Ja, und dann kommen schon Claudio Pizarro und Mehmet Scholl mit auch 14 Joker-Toren. Also Hans-Jörg Kriens, der ist wirklich, also hier in den Geschichtsbüchern hat er sich einen Namen gemacht, Boccio. Ja, ich weiß. Und wie gesagt, das war immer toll, wenn der dann zu dir kam und so als Kind war das unfassbar geil. Glaube ich. Auch wenn Gladbach damals natürlich nicht den Stellenwert oder Fußball den Stellenwert hatte, Ende der 80er, Anfang der 90er, den er jetzt hat. Als der Vom VfR Neuss ist, müsste der zu Gladbach gewechselt sein. Als der VfB 1992 Meister wurde, kannte mein Vater den Busfahrer des VfB Stuttgart, was dazu geführt hat, dass ich die Meisterschale im VfB-Bus in der Hand halten durfte. Das war auch toll. Das glaube ich. Ja, da war ich auch stolz. Ich habe zwar ein Foto davon, würde es aber niemals herzeigen, weil ich da so eine komische Igelfrisur hatte. Ja, das ist ein Problem. Bei meiner Oma steht's noch, das Bild, aber ich würde es nie irgendwo herzeigen. Hatte ich dieser Moment, ich möchte fast sagen, dieses einschneidende Erlebnis in deiner Kindheit. Hat dich das Mensch sein lassen oder hat es dich stark verändert? Es hat mir halt direkt klargemacht, was mein Lebensziel sein muss. Das ist, Busfahrer zu werden. Und daran arbeite ich heute immer noch. Ja, bist aber nah dran, muss man sagen. Ich tue alles, was in meiner Hand liegt. Also, bin kurz davor, jetzt habe ich erstmal, jetzt sage ich lieber nicht, nachher kriege ich dann eine Anzeige, wenn ich sage, ich war jetzt erstmal in Bielefeld und habe da versucht, mir eine Stelle zu erschaffen, weißt du? Naja. Kurze Zwischenfrage. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, wer Europas Fußballer des Jahres werden soll. Drei Namen stehen zur Auswahl. Sportbild.de hat ein kleines Poll eröffnet. Ein Draw Poll? Kein Straw Poll, einen Rudimentschirrel Poll. Luis Define Soares, Cristiano Ronaldo, Lionello Messi. Was sagt ihr? Also für mich ist Soares schon mal raus. Ja. Was soll denn der Scheiß? Ich denke auch. Weiß ich auch nicht, was das soll. Soares ist übrigens für mich schon mal raus. Ich habe den Artikel vorhin auf dem Scheißhaus habe ich den nochmal gelesen. Mhm. Unter den Top 10 kein Bundesligaspieler. Hingegen Spieler wie Gigi Buffon und Andrea Pirlo sind dabei. Ja, die waren ja im Champions-League-Finale. Ja, gut. Ja. Ja. War nur ein Bundesligist in den Top 10. Wisst ihr, wer das war? Was meint ihr? Ein Bundesligist. Ein Spieler eines Bundesligisten. Sie. Auch bei Wolfsburg Kevin De Bruyne. Nein. Ich denke, es ist schon ein Bayer, oder? Richtig. Na, dann würde ich sagen Xabi Alonso. Du bist ja völlig verliebt in den Mann, oder? Wie schon. Oh, wie süß er das gesagt hat auch, ne? Muss man sagen, ja. Nein, ich löse auf, der Krieger. Okay, aber das war ja dann für die Leistung des Juventus Turin. Ich weiß nicht, ich komme damit nicht klar, den so in den Himmel zu loben. Natürlich ist das ein toller Spieler oder so. Aber weißt du, dann in der einen Sache einfach hier zu sagen oder sich wie Pep Guardiola über dieses eine Foul da so aufzuregen und der wird so viele brutale Fouls machen in den kommenden Wochen. Aber die beiden gelben Karten, die er jetzt bekommen hat in den beiden Pflichtspielen, in dem Supercup-Finale, die waren völlig in Ordnung. Die, bekommen die waren doch keine gelben Karten. Ach, du gehst jetzt schon davon aus, dass der zerpfiffen wird, oder? Stigmatisiert wird der Krieger. Ich sehe es schon. Jetzt kommt. Sag doch mal, wer wird denn Europas Fußballer des Jahres? Also, merkwürdigerweise ist der Flacco nicht dabei und Ginczek auch nicht. Ich kann es nicht ändern. Das ist eigentlich der Skandal, über den wir reden sollten. Guck mal, Flacco ist ja ein ganz anderes Thema. Ne? Ja. Also ich sag, um das mal abzuschließen, dass Messi hat jetzt auch wieder toll gespielt im Supercup-Finale und wieder Champions League. Und was man einfach wirklich immer wieder sagen muss, ist die Konstanz, die der Vogel da an den Tag legt. Also das ist... Er ist einfach ein Quäntchen besser. Beeindruckend, ja. Über wie viele Jahre der auf diesem Niveau spielen kann, das kenne ich sonst der nur noch von Cristiano Ronaldo, aber sonst gibt es keine Spieler, die auch früher nicht, die so lange auf so hohem Niveau mithalten konnten. Ja. Der hat jetzt im 20. Spiel gegen Sevilla sein 24. Tor gegen Sevilla gemacht. Das ist ja absurd. Ja, das ist so krass. Das ist ja, und die Freistöße, das ist ja unfassbar gewesen. Ich meine, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber es ist unfassbar gewesen. Der zieht die wie an einer Schnur lang. Das ist... Ich weiß nicht, ob einer von euch, Ricky bestimmt, glaube ich, früher Formel 1 geguckt hat, aber ich vergleiche immer, Lionel Messi ist irgendwie für mich der Ayrton Senna des Fußballs. Den Vergleich. Weil die das immer konstant auf ihre Leistung bringen, immer auf höchstem Niveau. Und ja. Das hat Ronaldo halt zwischenzeitlich nicht. Der hat auch mal ein Spiel, wo er scheiße spielt. Oh, aber die sind selten. Die sind aber, also wenn ich mal reingucke, dann ist es aber nicht so oft, also. Aber gut, ja, aus Gladbacher Sicht kann ich das verstehen, dass das ein oder andere Spiel so rüberkommt. Als aber schön, wie mir das in den Mund gelegt wird. Aber nein, aber ich meine damit einfach, dass Messi halt dieses Quäntchen besser ist als Ronaldo. Ah, und das jedes Jahr. Stark tätowiert der Messi jetzt. Habt ihr das gesehen? Nee. Das ist ein Imagewandel, den er durchführt. Der ist ein Heel-Turn, ne? Das ist ein eingeleiteter Heel-Turn. Also, Luis Suarez auf Platz 3 mit 38 Stimmen, 9% auf Platz 2. Cristiano Ronaldo, 23%. Geht für mich 68% Lionel Messi. Kann ich mitleben. Ja. Aber der Ronaldo, der wird hassen. Der wird kotzen, du. Zu Recht. Der wird kotzen. Ja, da sieht er schon besser aus und bringt trotzdem nichts, ne? Ja, ist ja auch ein toller Mensch. Ja, bist du in ihn etwas verliebt? Ein Stück weit, ja. Ja, gut. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Ja, sicherlich. City lockt De Bruyne mit 83 Millionen Gehalt. Für 5 Jahre, muss man dazu sagen. Ja, richtig. Ja, der wird nicht gehen, nicht diese Saison. Ja, aber ich finde auch, dass es jetzt, also wir haben natürlich immer noch 14 Tage Zeit, aber langsam wird's eng, ne? Also da muss ja dann Wolfsburg gehen. Auch. Da ist zu viel Geld hinter in Wolfsburg. Die halten den. Mindestens ich glaube, die spielen ja so ein bisschen auf Zeit, die Wolfsburger. Ja. So. Also. Und ich glaube, dass die hoffen, dass sich hier Man City irgendwie mit Pedro einigt und dass das Thema dann erstmal vom Tisch ist, weil der will ja auch weg. Ja. Und aber Pedro soll dann nach United. Ja, beide Vereine sind da wohl dran. Ja. Und sonst würde es für mich keinen Sinn machen, weil wenn sie die Kohle wollen würden, dann würde ich an Wolfsburg Stelle jetzt verkaufen, um noch ein bisschen Zeit zu haben. Das ist natürlich jetzt der Poker, wenn De Bruyne jetzt nächste Saison nochmal so abliefert, wird er natürlich noch viel teurer und dann spielt noch viel mehr Geld in die Kassen. Aber jetzt kannst du ihn echt für 80 Millionen oder so verkaufen, Alter. Ihr habt den für 63 wollen sie 100 zahlen. Millionen verkaufen. 63 wollen sie zahlen. 63? Ja. Okay. Ja, es ist eine Menge Kohle, klar. Ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat. Der wird wahrscheinlich so 40 Millionen rum. 15 und 20 gekostet haben, denke ich, oder? Mehr, oder? Mehr? Nein, mehr hat der nicht gekostet. Glaube ich nicht. Maximal 20. Ja, gut. Ja, naja, gut. aber keine harten Fakten, ne? Keine harten Fakten, die haben wir nicht. Der Markt vibriert. Schön, schön, hast du das gesagt. Der Markt vibriert. Ricky, erzähl mal kurz deine Highlights aus dem Supercup-Finale, denn ich habe es nicht gesehen. Pocho glaube ich auch nicht, ne? Ja, ich habe es mit Freunden gesehen. Also das war natürlich diese Anfangsphase, als in kürzester Zeit 3 Freistoßtore gefallen sind. Und danach lebte das Spiel natürlich von dieser Dramatik. Barcelona führt 4-1 und du hast eigentlich schon geistig abgeschalten und dich damit auseinandergesetzt, dass halt Barcelona echt eine geile Truppe ist, was jetzt nicht so überraschend war. Und der Rafinha ist vor allen Dingen gut geworden, ne? Ja, ja, genau. Der ist mir positiv aufgefallen. Weißt du, von wem das der Bruder ist? Nee. Na. Was denn? Von wem denn? Na, was denn? Vom Weltfußballer in der Zukunft? Ja. Na, wer denn? Thiago. Ach so, nee, das ist ja für mich Thiago. Da wirst du mal ganz schön auf die Fresse fallen. Überhaupt dein Verein, der wird dieses Jahr bluten, du. Richtig, der wird dieses Jahr auf jeden Fall bluten. So, auf jeden Fall, glaube ich, dass Barcelona dann auch irgendwie schon so gedanklich das Spiel abgeschlossen hat. Und ja, dann, wie es halt immer so ist im Fußball, dann drehen die auf einmal das Spiel noch. Und ich habe mir dann schon ein Elfmeterschießen gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber was mir so ein bisschen auf den Sack ging, vielleicht sehe ich das auch einfach nur falsch, aber die haben sich da gefreut, als hätten sie sonst sowas gewonnen. Und für mich hat dieser Pokal, ehrlich gesagt, nicht so einen hohen Stellenwert. Vorbereitungsspiel auf hohem Niveau. Ja, aber sie versuchen es ja auch so darzustellen, als wäre es ein Riesenpokal. Also dann fangen sie jetzt auch schon an, hinten in die Katakomben zu schalten, wo gerade der Name eingraviert wird, so wie beim Champions League Sieg und so. Echt? Ja, das ist dann auch mit diesem Vorprogramm, wo sie so einen riesen Aufmarsch da darbieten. Das geht mir alles auf den Sack. Und das ist halt wieder so ein Ding, glaube ich, wo man halt unbedingt nochmal Geld irgendwie generieren möchte und irgendwie wieder was Neues schaffen will. Das war mir ein bisschen too much. Ich hätte mich über ein ganz normales Fußballspiel gefreut, wo es am Ende Konfetti gibt. Kennt ihr noch den Rufen Hennings, der im Relegationsspiel so gut gespielt hat für den KSC? Natürlich. Der steht vor einem Wechsel nach England. Ja, nach England. Für 2 Millionen, ne? Ja, zum FC Burnley. Ich bin sowieso sehr überrascht, was die Engländer jetzt dann doch nochmal so hinten raus einfach mal in die Hand nehmen für Spieler, ja, wo man es gar nicht mit rechnet. Auch gerade Breaking, dass es offiziell ist, dass Edin Dzeko jetzt ein Jahr zu in Roma geht. Nur verliehen oder was ist da los? Wird nur verliehen mit Kaufoption. Ach. Mhm. Das ist alles sehr, sehr komisch, weil viele Spieler, finde ich, die mit großen Vorschusslorbeeren und dann auch in kleineren Klassen, wie du gerade gesagt hast, mit Hennings, mit Vorschusslorbeeren irgendwie starten und irgendwo auch eine wichtige Rolle anscheinend in den Planungen des Vereins spielen, ziehen jetzt nochmal ab. Und das könnte natürlich auch, ich habe keine Lust, dass so ein Schaka oder sowas nochmal in Gladbach jetzt geht. Also da hätte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Die Transferperiode endet natürlich langsam und allmählich. Und die ganzen Clubs merken wahrscheinlich noch, wir haben ja noch so viel TV-Gelder auf dem Konto, weißt du? Und dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen aktiver da auf dem Markt. Aber du, so ein Schaka, ich glaube, der wird nur für eine richtig absurde Summe gehen. Und dann muss man da wirklich sagen, dann lass sie noch gehen. Aber ich glaube, aber was siehst du denn da als absurde Summe? Also wird ja keiner 50 Millionen für Schaka. Nee, 35. Oh, das könnte schon einer zahlen, das stimmt. Das könnte schon einer zahlen. Würde ihn aber auch gehen lassen, oder? Man muss nicht jeden gehen lassen. Ne? Nee, da sagst du natürlich was Wahres. Das ist richtig. Ja. Nee, aber ich glaube, dass die Engländer jetzt noch ein bisschen aktiver werden. Das mit Shaqiri ist natürlich auch eine Sache, ne? Ja, dass der für 17, 18, ja. Ja, krass. Dass der dann noch wechselt. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaub, hab fest damit gerechnet, dass der in die Bundesliga geht, zu Schalke oder nach Dortmund oder so, aber jetzt ist es England geworden. Aber na gut, 5-Jahres-Vertrag, da wo ist er hingewechselt? Das Southampton? Stoke City. Stoke. Ja, guck mal an, selbst Stoke kann jetzt 17 Millionen Euro für einen Durchschnittsspieler zahlen. Naja, gut. Soweit ist es jetzt schon gekommen. Ricky? Ja? Verfolgst du ein bisschen Red Bull Leipzig? Ja, ganz wenig. Ganz wenig, ne? Ja, ist schon so ein bisschen. Ich gucke halt immer, wie haben sie gespielt und wen holen sie, sind ja viele gegangen. Die haben jetzt eine große PR-Kampagne gestartet mit ihren Äußerungen da, ne? Was haben sie denn gesagt? Ja, dass sie das Spiel, meinst du, dass sie das Spiel gerne nochmal austragen wollen und nicht am grünen Tisch gewinnen wollen? Genau. Ich glaube nicht, dass es PR ist. Natürlich ist es PR, meiner Meinung nach. Ich glaube denen das. Nee, weil es ganz fest in den Statuten steht, dass bei Abbruch des Spiels durch den Schiedsrichter und der Schuld einer Mannschaft oder deren Fans das Spiel unbedingt und ohne jegliche Diskussion für den Gegner gewertet wird. Ja, aber sie wollen sich damit ein bisschen reinwaschen, ja? Ich glaube, dass dem Rangnick trotzdem, dass er das so nicht möchte. Ich glaube ihm das, dass er wirklich sich denkt, Mensch, es wäre einfach schöner gewesen, wir können das Spiel zu Ende spielen, beziehungsweise das Spiel würde neu angesetzt und es gibt halt dann einfach nicht dieses Geschmäckle, sage ich jetzt mal, sollte Leipzig, weiß der Kuckuck, noch 2-3 Runden weiterkommen im Idealfall für Leipzig. Ich nehme dem das schon ab, dass er sagt, nö, das ist nicht so richtig nach unserem Geschmack. Natürlich, was sollen sie jetzt sagen, wenn sie sich hinstellen und sagen, ja, ist uns scheißegal, Sieg ist Sieg und so wie die Nürnberger reagiert haben nach dem Katastrophenspiel in Aalen, das ist peinlich. Weißt du, wenn du dich dann so hinstellst, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, und dann sagt der Kirschbaum, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendjemand das Spiel gesehen hat, Aalen gegen Nürnberg, aber auf jeden Fall ein absolutes Katastrophenspiel. Und der Kirschbaum sagt danach, ja, wir wussten ja vorher schon, dass es hier schwer wird, aber wir haben von vornherein gesagt, es ist uns egal, wie wir das Spiel gewinnen, Hauptsache wir gewinnen und jetzt machen wir erstmal so richtig Party. Und dann hab ich mir so gedacht, Alter, ja, du warst gerade in einem Elfmeterschießen, wo 4 Schützen drüber geschossen haben und 3 andere Schützen einen Torwart angeschossen haben. Davor ging über 120 Minuten nichts und jetzt brichst du hier im Jubelsturm aus, weil du den Drittligisten geschlagen hast als potenzieller Aufstiegskandidat für die erste Liga. Das finde ich dann peinlicher, als wie wenn du jetzt wie der Rangnick in einem Interview bist, erklärst, dass er einfach keinen Bock auf so eine Scheiße hat und dir so einen geschenkten Sieg, den will er nicht. Er würde halt gern das Spiel nochmal austragen und er wurde ja darauf angesprochen, ja, wo wollen sie denn das Spiel dann stattfinden lassen? Sollte das dann nochmal in Osnabrücklin sein oder sollte das dann auf neutralem Platz sein oder in Leipzig? Und hat er gesagt, ist mir alles egal. Ich will halt einfach nicht, dass das Spiel am grünen Tisch für uns gewertet wird. Das finde ich einfach nicht richtig. Das glaube ich dem. Ich kann da aber auch den Pocho verstehen, dass er da so ein bisschen Kalkül dem Herrn Rangnick unterstellt, dass er ja eigentlich jetzt Sieger ist und die Statuten wohl dieses voraussagen, dass Leipzig einfach gewonnen hat, in Anführungsstrichen, oder als Sieger davon geht und er dann nochmal sagt, Mensch, lass uns doch nochmal machen, obwohl eigentlich klar ist, was jetzt die nächsten Schritte sind, nämlich zweite Runde und da gibt es keine Neuansetzung oder sonst irgendwas. Dieses Leipzig-Gebäsche geht mir auf den Sack. Wirklich? Dieses Leipzig-Gebäsche geht mir grundsätzlich so auf den Sack, weil was machen die? Die haben sich eine ganz klare Philosophie auf die Fahnen geschrieben, wir zahlen nur Ablösesummen für junge Spieler. Den Rest versuchen wir selber auszubilden, beziehungsweise versuchen wir Leute dann ablösefrei zu holen. Was unterscheidet das von anderen Clubs? Natürlich, die haben ein bisschen mehr Geld, aber ich verstehe das Problem daran nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Ja, nee, ich kann das schon verstehen. Also Red Bull Leipzig agiert mit einem weitaus geringeren Risiko. Wenn du da mal einen Davy Selke für, was waren das, 8? 8 Millionen, ja. Ja, also das ist ein Risiko. Die 8 Millionen für den Burschen hätte ich jetzt nicht ausgegeben, wenn ich Hannover 96 wäre. Da muss man sich schon mal genauer überlegen, ob ich 8 Millionen Euro von meinem Kapital, was ich für diese Transferperiode habe, ausgebe für diesen Spieler, der es eventuell nicht bringt. Dieses Risiko hat aber Red Bull Leipzig nicht unbedingt. Wenn die 8 Millionen, wenn der Davy Selke nicht jetzt mega einschlägt, dann ist es halt so. Dann geht die Welt auch nicht unbedingt unter. Schön ist es natürlich dennoch nicht. Aber die kriegen da schon ganz schön Dampf, wenn das nicht so richtig funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Aber das Ding ist, wo ist das warum ist das ein Problem bei so einem Verein wie Leipzig und bei anderen Vereinen dann nicht? Weil da die Welt nicht untergeht, wenn da 8 Millionen... In Schalke aber auch nicht, regt sich auch kein Mensch drüber auf, wenn die mal wieder irgendwie... Nee, von Schalke rede ich auch nicht, aber ich rede von Mannschaften wie Hannover 96 oder... Ja, aber Hannover 96 hat halt nicht so einen zahlungskräftigen Sponsor. Ja. Ja, ist das Problem jetzt von Hannover oder ist es das Problem von Leipzig? Ich meine, da kann man doch jetzt nicht den Verein einen Vorwurf machen. Nein, mir geht es da nur darum, dass Manager von Red Bull Leipzig einfach mit einer gewissen Coolness agieren können auf dem Transfermarkt. Aus meiner Sicht ist das so eigentlich mal ein Verein, der halt ganz nach oder offen nach außen trägt, wie es wirklich läuft. Nämlich der Verein, das ist ja grundsätzlich so ein Profifußball. Du brauchst die meiste Kohle, dann kannst du dir die guten Spieler kaufen, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass du immer Erfolg hast, aber doch, ist so. Ja, auf lange Sicht ja, mag sein, aber ich bin mir sicher, dass Leipzig jetzt hier nicht locker und leicht aufsteigen wird dieses Jahr. Die werden trotzdem fighten müssen. Gegen Red Bull. Nee, nee, aber das ich habe das auch gemerkt beim Pokalspiel in Aalen. Das war der größte Jubel, als das Zwischenergebnis aus Osnabrück eingeblendet wurde. Wo es halt einfach. Das ist Missgunst. Ja, ja, natürlich. Das ist auch ein Stück weit Neid. Und dabei finde ich, dass das, was die da machen in Leipzig, dass es da jemand gibt, der die Region auch so ein bisschen wieder, weiß ich nicht, einen Verein gibt, den sie anfeuern können, die wollen da Profifußball sehen, haben aber de facto keine Vereine und jetzt kommt da halt Red Bull und sagt, okay, wir machen hier unseren Brauseclub auf und pumpen da Millionen rein. Gleichzeitig machen wir das aber auch jetzt nicht so, dass wir, weiß ich nicht, jetzt hier einfach mal alles kaufen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, sondern wir zahlen nur Ablösesummen, ich glaube für Spieler zwischen 17 und 23 oder so haben sie sich auf die Fahnen geschrieben und wollen dann die Spieler praktisch ausbilden und natürlich Geld mit den Spielern machen, sprich die holen jetzt so einen Selke für 8 Millionen und hoffen, dass sie den dann später vielleicht für 15 wieder hergeben können. Und was mich viel mehr ärgert, ist, dass Vereine wie der VfB, denn da wurde Davy Selke mal ausgebildet, dass die dieses Talent nicht viel früher erkannt haben und dass so ein Selke über Bremen dann bei so Vereinen wie Leipzig landet. Denn da kotze ich ab, dass ein Verein mit einer guten Jugendabteilung wie der VfB oder auch andere Clubs nicht merken, was sie da oft für gute Spieler an der Hand haben. Und die dann eben, ja, gut, da muss man mal abwarten noch. Also der hat ja jetzt seinen Können noch nicht in der Bundesliga unter Beweis gestellt, aber das ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen, dass das natürlich, weil ich halt beim VfB eher so ein bisschen verwurzelt bin. Tolle Partie im DFB-Pokal gespielt und soll der nicht dass viele im Training sein. Jugendspieler, die beim VfB eigentlich schon eine gute Figur gemacht haben, jetzt bei anderen Vereinen groß werden. Ja. Und der Selke ist, wie gesagt, auch so ein Kandidat, wo ich mir denke, hätte man vielleicht dann auch in Stuttgart halten können. Ja, also ich bin sehr gespannt. Das ist eine sehr interessante Nummer. Es gibt ja schon Stress Joshua in Leipzig, weil der Paulsen, der hat ziemlich abgekotzt, dass sie den ausgewechselt haben im letzten Spiel. Der Yusuf Paulsen da oder was? Ja, ja, der war ja letztes Jahr. Das ist der einzigste Name, den ich glaube ich kenne und Rani Khedira und sowas. Ja, war ja letztes Jahr erfolgreichster Torschütze in Leipzig. Mhm. Und jetzt hat er natürlich mit Selke jemanden da vorne mit dabei, der ihm natürlich Druck macht. Selke hat aber das erste Spiel nicht gut gespielt. Gegen Fürth und gegen Frankfurt. Und dann wurde aber Paulsen ausgewechselt. Und er hat natürlich dann rumgemurrt und hat da Theater geschoben, dass er ausgewechselt wurde. Also da ist dann auch schon ein gewisser Druck dahinter. Das merkst du natürlich. Gut. Ja, das ist natürlich gut. Und ich finde es gut, dass die so eine junge Truppe haben und da versuchen, was zu reißen. Und ich würde mich auch freuen, wenn die... Ich weiß, alle Leute werden jetzt sagen, oh, aber ich würde mich freuen, wenn die nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Aber hast du... Ich muss sagen, auch. Aber es werden definitiv mehr Leute sagen, finde ich ganz schön kacke, dass der nächste Retortenclub in der Bundesliga ist Pocho. Ganz gut. Aber findest du nicht auch, dass Richard Rangnick so ein bisschen wie auf dem Sprung wirkt? Wenn ich den mal so nach einer Partie im Interview sehe oder jetzt im DFB-Pokal, da wirkt der auf mich immer so wie auf dem Sprung. So, na, jetzt müssen wir mal kurz hier den Aufstieg so in die Wege leiten und dann gehe ich aber auch wieder nach Salzburg oder was weiß ich und weißt du, was ich meine? So, der wirkt nicht so, als wenn das jetzt sein Projekt wäre, als wenn der mit Herzenssache dabei ist, diesen Club jetzt in die erste Liga zu führen. Das wirkt so wie so ein Job für ihn, weißt du? Ich glaube auch, dass es vielleicht so ist, könnte ich mir vorstellen, es könnte aber auch sein, dass Rangnick keinen Bock auf diesen Pressescheiß hat, weil er halt so diverse Fragen, also er weiß halt, wie die Jungs drauf sind, die da Fragen stellen und so. Ja. Und dass er dann deswegen so, weißt du, so kurz angebunden wirkt und immer nur so, ja, nicht schnippische Antworten gibt, aber halt einfach so hektisch. Job. Aber ist doch sein Job. Ja, klar, aber ich kann verstehen, warum manche keinen Bock haben, mit der Presse zu reden oder großartig. Dann haben sich aber auch für den falschen Job entschieden irgendwo, meiner Meinung nach. Ja, macht's ja. Nee, aber ich will jetzt auch keine Grundsatzdiskussion hier anfangen. Nein, es ging mir nur darum, weil der Chris ja meinte, der wirkt immer so, als wäre er total auf den Sprung. Und ich glaube, das liegt wirklich an den Interviews, die man von ihm sieht. Da ist er halt irgendwie immer so fahrig und so. Das stimmt, mir ist das auch schon aufgefallen, dass er irgendwie immer so wirkt, dass er aber noch gleich irgendwo hin muss. Also das ist merkwürdig, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass es für ihn jetzt hier einfach nur so eine kurze Nummer ist, ich bringe die jetzt in die erste Liga und dann war es das wieder für mich. Ich halte den Rangnick für einen sehr, sehr fähigen Mann und ich glaube auch, dass der, sollte er mit Red Bull aufsteigen oder mit Leipzig aufsteigen, dass er dann da erstmal bleibt eine Weile, je nachdem, wie der Erfolg dann in der ersten Liga wäre. Ja. Aber wenn sie nicht aufsteigen, brennt da die Hütte, das steht fest, die haben den höchsten Etat in der zweiten Liga, noch mal mehr als letztes Jahr. Den Abstand, glaube ich, den höchsten, ne? Ja, die haben mehr Geld ausgegeben für neue Spieler als die komplette zweite Liga zusammen. Ja, naja. Das ist halt eine Ansage. Und ja, da kannst du jetzt nicht noch mal Platz 5 oder so erreichen. Das würde für Missgunst sorgen, glaube ich. Übrigens, ich muss einen Tweet von mir nochmal revidieren. Und zwar habe ich gestern, glaube ich, getwittert, dass Horst Held und Dietmar Beiersdorfer bloß keinen Podcast zusammen machen sollen. Mhm. Weil sie halt rhetorisch jetzt eher brach liegen, sage ich jetzt mal. Aber jetzt habe ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, es wäre der beste Podcast aller Zeiten, weil ich habe heute diese auf kicker.tv da diese Rucksack-Affäre geguckt, diese Pressekonferenz von Beiersdorfer, wie er sich um den Knebel sorgt und so, ne, wie er das versucht irgendwie gerade zu rücken, dass Herr Knebel gar keinen Fehler gemacht hat, dass ihm der Rucksack geklaut wurde im Park und so, was Absurdes, welcher Geisteskranke hat denn auch Verträge auf Papier im Rucksack? Ich würde das gar nicht kommentieren. Ich verstehe nicht, warum die da diesen Quatsch da mitmachen. Ich würde einfach gar nichts mehr dazu sagen. Der HSV sorgt ja mit seinen Aussagen dafür, dass das Thema jetzt gefühlte Tage, nachdem wir das jetzt gehört haben, immer noch in den Boulevardmedien ein Thema ist. Also eigentlich halten doch alle mal das Maul halten. Und vor allen Dingen der Knebel soll mal die Fresse halten und nicht dann noch ständig solche Äußerungen bringen wie, ja, ich wäre ja das perfekte Bauernopfer, wenn ich hier gehe, dann wäre danach dann Ruhe. Ich würde das überhaupt nicht kommentieren. Nee. Fertig. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gibt schon den nächsten Fauxpas, um es mal so zu nennen, mit dem T-Shirt beim HSV. Unfassbar. Also das ist ja wirklich, langsam beginne ich diesen Verein zu lieben. Alleine wegen seiner komödiantischen Art, oder was? Ja, das ist Slapstick pur, dieser Verein. Der tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste. Da werden die Akten im Rucki geklaut im Park. Dann drucken die da aufs T-Shirt Hertha BSC-Fankurve. Ja, das ist ja geisteskrank. Das ist ja absurd, was da passiert. Und dann vielleicht wird da auch von innen heraus sabotiert. Wer weiß das schon, ne? Oder was ich mir heute so gedacht habe, ob das vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil nach diesem Pokal aus lenkt natürlich jetzt gerade so ein T-Shirt und so eine Rucksackaffäre von dem eigentlichen Problem ab, nämlich dass Hamburg wieder mal in einem wichtigen Spiel verkackt hat, beziehungsweise dass man wieder den Eindruck hatte, dass die sich nicht zu 100% da reinhängen. Das ist ja eigentlich das Problem. Also oder irgendwie im Jahr 2020 ist es ein ganz großer Hoax. Da kommt der große Payoff. Und dann fügt sich alles zusammen. Wenn du dann irgendwie... Ich glaube, dann kommt Arnesen aber wieder rein. Der ist schon längst wieder da. Ach so. Dann, wenn du dann irgendwie das T-Shirt über die Akten legst von dem Knebel. Ja, ja. Und dreimal vom Spiegel Boogeyman sagst, dann passiert irgendwas. Dann kommt Lollo King Karl rein und singt an Hamburg meine Liebe. Mit Sprachfehler. Meine Perle. Also das muss ein ganz groß angelegter Plan sein. Ich glaube. Ja, aber wenn man jetzt mal eins und eins zusammenzählt, gebe ich dir auch irgendwo recht. Allein die Bruno Labbadia-Verpflichtung ist ja auch so ein Stück des Puzzles. Es ist ein Puzzlestück. Nee, aber findest du das, ganz ehrlich, jetzt auch mit Hinblick auf den ersten Spieltag, ich persönlich glaube, dass das der Mannschaft momentan eher recht sein kann, dass man über so eine Scheiße redet, als wie jetzt vor dem Spiel gegen Bayern ständig den Leuten das nochmal vorhält, wie sie gegen Jena gespielt haben. Ich habe das nächste Ding schon wieder. Nichtsdestotrotz, also auf jeden Fall ist das für die Mannschaft mit Sicherheit gut, diese Protection zu haben, gerade nach diesem DFB-Pokal-Desaster. Aber ich unterstelle dem HSV nicht Kalkül, weil ich glaube, also ich unterstelle diesem Verein einiges. Aber nicht, dass sie das geplant machen und sagen, oh Mensch, damit mit diesem T-Shirt-Ding können wir die Mannschaft nochmal ein bisschen beschützen. Das meinte ich nicht. Aber jetzt habt ihr diesen Tweet mitbekommen mit dem Schornsteinfeger vom HSV. Nee, ich bin nicht auf Twitter. Auf dem Twitter-Account. Nee. Da waren Bild, die einige. Ach, gibt's doch gar nicht, Potsch. Ernsthaftigkeit. Du lässt ja wirklich Ernsthaftigkeit vermissen. Ja, ist mir egal. Auf dem Twitter-Account von HSV haben sie einen Tweet losgelassen, in dem da waren irgendwelche Schornsteinfeger beim Training. Und da haben ein paar Spieler die Schornsteinfeger angepackt. So. Und dann stand da drunter die letzte Rettung oder sowas. Vor dem ersten Spieltag, ist auch sehr nett. Ja, vor den Bayern. Als könnte Labbadia kann ja eh nichts machen, die Spieler sind sowieso unfähig. Jetzt können nur noch das Glück der Schornsteinfeger retten. Hast du denn den Kommentar von Labbadia gehört von der PK jetzt vor 2-3 Tagen, wo sie ihn gefragt haben, ja, wie wird denn das Spiel gegen Bayern ausgehen, was denken sie denn? Nee, das habe ich nicht gehört. Was hat er denn gesagt? Er hat einen ganz kurzen, prägnanten Satz gesagt, der auch wieder dafür spricht, dass es entweder ein Hoax oder wirklich nur eine Slapstick-Nummer. Er hat gesagt, ja, hoch werden wir nicht gewinnen. Ja, gut, hat er recht. Ja, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt bei, also ich gehe nicht davon aus, dass Hamburg hier Bayern München schlägt, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube auch nicht, dass Hamburg wieder mit 8-0, war es letztes Jahr, nach Hause geschickt wird. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass, das, was mir aufgefallen ist jetzt in diesen ganzen Vorbereitungsspielen und auch schon in der Rückrunde, wobei ich die Rückrunde ganz ehrlich nicht so richtig als Gradmesser ansehen kann für Bayern München, weil da war irgendwie die Luft raus. Da ja, waren sie Tabellendritter in der Rückrunde, in der Jahr 2015er Tabelle, ne? Ja, aber wie gesagt, da war die Luft raus. Das hast du richtig gemerkt, dass da einfach der Kitzel so ein bisschen gefehlt hat, nochmal über eine Schwelle zu gehen. So. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass Bayern München sich schwer tut, Kreativität ins Spiel zu bringen. Die haben zwar viel Ballbesitz und haben die Spieler die Kreativität in... Warte mal. Kurzer Break, dann lassen Sie jetzt zum ersten Spieltag kommen. Erste Partie ist ja sowieso Bayern-HSV. Ja, genau deswegen fange ich ja damit an. Ich versuche ja die ganze Zeit so ein bisschen dieses Thema einzuführen. Du bist ja eine schwule Sau. Das ist richtig. Auf jeden Fall, das lässt Bayern München irgendwie so ein bisschen vermissen, so dieses, ich suche die ganze Zeit nach einem Spieler im Kopf, der sowas hineinbringen würde. Kann, Thiago kann doch kreative Ideen noch und nöcher. Ja, aber der ist mir wieder so vom Tor zu ungefährlich. Also klar, der kann da den einen oder anderen guten Pass. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe einfach nur so ein komisches Gefühl, dass Bayern sich schwer tun wird, gegen so einen Gegner wie Hamburg, weil wenn ich jetzt Labbadia wäre, da würde ich sagen, alles nach hinten, was nur geht, versucht dieses Spiel zu zerstören. Das würde ich versuchen als Taktik, weil du kannst mit denen nicht offensiv Fußball spielen und schon gar nicht gegen Bayern, dann gehst du da wirklich wieder 8-0 baden. Und dann tun die sich doch schwer, die Bayern. Das haben sie jedenfalls in den letzten Monaten immer wieder unter Beweis gestellt, wenn, also sie haben viel Ballbesitz, aber es fehlt dann diese Idee, um aus diesem Ballbesitz was Zählbares zu machen. Also, es ist ja kein Geheimnis, dass ich diesem Verein relativ positiv gegenüberstehe, dem FC Bayern München. So. Aber in den letzten Tagen mit vielen Unterhaltungen auf der Arbeit und so, ich habe so viel mich mit dem Thema in letzter Zeit FC Bayern München unterhalten oder auseinandergesetzt, dass wir alle dann irgendwie der Meinung sind, dass es keine leichte Saison für die Bayern wird. Viele haben bei uns gesagt, dass sie nicht Meister werden. Dass es irgendwie so ein Überraschungsding, was heißt Überraschungsding, geben wird. Also, Pocho, bleib ganz ruhig. Es wäre eine Überraschung, egal wer Meister wird. Also wenn es nicht Bayern ist. Ja. Dass Gladbach, Dortmund meinetwegen oder auch Wolfsburg, Leverkusen wird es niemals, in der Lage sind, in dieser Saison Meister zu werden. Die Bayern Gladbach und auf der Vorstellung, bleib mal ganz ruhig, Pocho, du bist ja völlig, also nicht ritzen. Was war das gerade? Mein Stuhl. Also die Bayern, also in den letzten Jahren, die er mich schon kennt, da habe ich ja immer so ein bisschen auf Understatement gegenüber der Bayern gemacht, so aus Joke, so, ne? So Bayern gegen, was weiß ich, Werder Bremen, oder ob das gut geht, so. Keine Ahnung, mir egal jetzt so, hab da jetzt kein passendes Beispiel, so. Aber dieses Jahr bin ich der festen Überzeugung, dass das eine ganz, ganz schwierige Saison wird für die Bayern. Champions League und Bundesliga. Dieser DFB-Pokal ist mir egal. Aber diese beiden Wettbewerbe, die werden irgendwie, ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl und bin sehr gespannt. Dazu spielt natürlich diese Pep Guardiola-Posse rein, die mir inzwischen auch tierisch auf die Nüsse geht. Also das geht mir tierisch auf die Nüsse. Wo ist das Problem, jetzt zu verlängern? Glaubst du, dass der am 34. Spieltag noch Trainer ist bei Bayern? Weiß ich nicht. Nee, natürlich weiß es nicht. Aber was denkst du? Bin ich mir nicht sicher. Also eher nein. Also doch. Also Tendenz eher ja, aber ich glaube schon, wenn die Bayern, ich möchte den DFB-Pokal jetzt irgendwie nicht als Gradmesser nehmen, weil da haben sie wirklich nicht gut gespielt, aber ich glaube, da haben sie auch wirklich nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Wenn die da irgendwie am 18., 20., 22. Spieltag irgendwie nur Zweiter sind oder so, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann einfach sagt, ey Pep, du bekennst dich anscheinend nicht zu diesem Club. Da sind immer wieder diese Chelsea-Gerüchte, diese Katar-Gerüchte und so. Junge, dann verpiss dich. Dann wird es, glaube ich, eine Übergangslösung geben und dann am Ende gibt es das, was zusammenkommen muss. Das ist Klopp und Bayern. Das scheint jetzt definitiv so zu kommen. Ich habe jetzt auch mal habe ich mal irgendwo gehört, so auf der Straße, dass es da wohl auch schon mal eine WhatsApp-Nachricht gegenüber dem Borsigplatz geben soll oder wo der gerade wohnt, keine Ahnung. Also das soll wohl nicht mehr ganz utopisch sein. Es war ja nie utopisch, dass Klopp mal zu den Bayern kommt, aber jetzt ist man ja auch schon, hört man ja auch von Rummenigge und von Sammer, die sagen, dass die Welt nicht untergeht, wenn Pep Guardiola nicht mehr Trainer ist hier bei diesem Verein. Also das scheint wohl immer realistischer zu sein, dass wir nächstes Jahr keinen Pep mehr haben, auch wenn wir jetzt das Double holen oder so. Und Jürgen Klopp bei den Bayern das Tor hütet, hätte ich fast gesagt. Also ich bin sehr, sehr zwiegespalten, was die kommende Saison bei den Bayern angeht. Sie haben gute Transfers gemacht. Douglas Costa ist ein überragender Spieler. Ich finde ja, Douglas Costa würde viel besser. Douglas Costa, ja. Mein Chef hat ja das Champions-League-Spiel Donetsk gegen Bayern gesehen und da saß er dann da mit den ganzen Geldsäcken da und die haben alle gesagt, Mensch, dieser Douglas Costa, ein überragender Spieler, der wäre was für uns, was man dann wahrscheinlich immer sagt. So. Und das ist wohl wirklich eine überragende Granate, noch viel mehr, als ich gedacht habe. Also ich finde den Spieler brillant. Und ich glaube, das ist eine eminente Verstärkung. Ich glaube, Joshua Kimmich ist so ein Spieler, so eine Figur, die Pep Guardiola einfach nur installiert, dass man ihn im Nachhinein nicht nachsagen kann, dass er nur fertige Spieler installiert oder kaufen kann. Vidal, Costa, fertige Stars, bumm. Die funktionieren wahrscheinlich in jeder Mannschaft, würde ich mal jetzt einfach so sagen. Aber so ein Kimmich und auch so ein Gaudino, das sind so Spieler, ach Mensch, guck mal, der Guardiola, stimmt, der hat die ja damals in die Mannschaft geholt. Ich glaube, das sind einfach nur so Bauernopfer, so, dass man ihm nicht nachsagen kann, dass er nur fertige Spieler in die Bude geholt hat. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Tempo. Das war mein Monolog zu den Bayern. Ich bin wirklich zwiegespalten und ich glaube nicht unbedingt, dass Bayern Meister wird. Was nicht schlimm ist, geht bei mir keine Welt unter, aber ja. Potsch, was meinst du? Die Bayern, Hamburg, wie geht das aus? Ja, hoch geht's. Bitte? Und tippen wir jetzt auch was oder wie? Wir können ja auch mal ein Ergebnis sagen, dann tipp mal. Hau mal raus. 3-0. Nein, 2-0. Okay. Ich glaube, dass die Bayern in gewohnter Manie über den HSV sägen werden und will da auch gar nicht viel zufügen. Ich glaube, die sind einfach fertig. Die können die Saison starten. 5-1. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, ne, bei den Bayern. Die Atmosphäre da, ganz komisch. Ich weiß nicht, wie ich es betiteln soll. Ja, aber trotzdem, 5-1 Bayern. Oh, das ist mir. Das ist hoch. Richie? Das ist hoch. ja, ich muss noch eins hinzufügen. Was ich noch erschreckend fand, war bei den Statistiken, die ich dann so mal jetzt in den letzten Tagen so durchgeforstet habe, dass Bayern ja die ganzen Spiele gegen andere, in Anführungsstrichen, Top-Clubs nicht gewinnen konnte letztes Jahr. Haben sie ja gegen Wolfsburg verloren, gegen Gladbach verloren, gegen Leverkusen. Richtig. Auch nochmal sowas. Kann natürlich daran liegen, dass es zum blöden Zeitpunkt war, werden wir mal sehen. Aber ja, ich bin mal gespannt. Jetzt dennoch Auftaktspiel zu Hause gegen einen so angenockten Gegner, also alles andere als ein Sieg wäre fast schon eine Katastrophe, auch muss man so sagen. Absurd. Vor dem ersten Spieltag ist der HSV wieder in der Krise. Das ist so unglaublich, ey. Das ist so krass, das schafft nur der HSV. Aber ich tippe auf ein 1-0 für Bayern. Schönes Ergebnis, ja. Weil ich glaube, dass die sich lange schwer tun werden und dann werden sie irgendwie so ein Ding reinmöbeln, da die Vögel. Dass der Lewandowski wieder aus 17 Meter so einen Volley-Schuss rein äumelt. Werden wir mal sehen, wa? Wie machen wir das jetzt hier? Machen wir irgendwie so ein Tippspiel oder was? Nee. Mach doch easy. Lass mal einfach tippen. Können wir uns immer wieder anhören. Du bist ja auf dem Sprung. Ja, ist richtig. Ich bin der Rangnick von uns. Mensch, lustig. Mainz gegen Ingolstadt. Ah. Es geht ja eigentlich nicht mit weniger Glanz im Moment, ne? So im ersten Moment, wenn man das Glanz hört. Und Gloria. Ja, bei mir fährt gerade ein Krankenwagen. Den kriegt man bestimmt auch mit. Es wird sicherlich ein interessantes Spiel in der Hinsicht, dass man Ingolstadt als zum ersten Mal in der Bundesliga sozusagen vor dem Großen auf der Biggest Stage of them all sieht. Oh, das hast du aber ne? Schön gesagt. Bitte? Wo hast du denn den Begriff her? Das kann ich dir gar nicht sagen. Also habe ich mal irgendwo aufgenommen. Von irgendeinem Mann, der eine ganz komische Stimme hat. Und ich glaube einfach, dass es unglaublich interessant wird zu sehen, wie sie halt in diese Saison starten. Sie starten natürlich mit einem auf dem ersten Blick vielleicht nicht stärksten Gegner, gegen Mainz. Aber Mainz ist besonders am Anfang einer Saison immer für mich so eine Art Wundertüte. Entweder hauen die voll rein und sind voll erfolgreich am Anfang einer Saison oder stürzen direkt voll ab und sind irgendwie 10 Spieltage lang. Also das wird ganz interessant. Sicher ein schwereres Spiel für Mainz als für Ingolstadt. Trotzdem tippe ich auf ein 2-2. Also ich glaube, dass Mainz Probleme kriegen wird. Notierst du dir das alles? Nee, ne? Doch. Ich glaube, dass Mainz Probleme kriegen wird dieses Jahr, denn die Abgänge, oder für mich sind zwei Abgänge entscheidend. Geis natürlich und Okazaki. Das sind die zwei Abgänge, die der ewige Oka in Mainz nicht kompensiert werden können, sage ich jetzt schon mal voraus. Gleichzeitig glaube ich, dass Ingolstadt, also tut mir wirklich leid, aber das ist ein Verein, ich glaube noch nicht mal, dass die eine Überraschungsmannschaft sein könnten und wie Paderborn dann als Vorletzter absteigen. Also, das war ja auch die Überraschungsmannschaft Paderborn, aber bringt ja im Endeffekt gar nichts, wenn du dann absteigst. Ja. Weil die haben auch schon in der zweiten Liga Ingolstadt nicht durch besonders geile Aktionen geglänzt. Die hatten immer schon so ein bisschen das Problem, ein Spiel zu machen und waren dann auch, wenn sie mal sich nach vorne orientiert haben, immer anfällig durch Konter, haben viele Gegentore bekommen und sowas. Und wenn du dann so eine Truppe hast wie Mainz, die natürlich dann in den letzten Jahren vom Konterfußball so ein bisschen oder von diesem Überrumpelungsfußball gelebt haben, Überfallfußball, dann kann das für dich hier echt ein böses Erwachen geben am ersten Spieltag. Ich tippe ja auf jeden Fall Sieg für Mainz, was sage ich? 2-0. Ja, 2-0 für 2-0. Mainz. Das ist natürlich falsch, das Ergebnis. Sagen aber auch nur die, die es nicht besser wissen. Ja, diese Aussage ist völlig richtig. Ich sage, die Mainzer, die haben sich gefühlt extremst verstärkt, finde ich. Wen denn? Weiß ich jetzt nicht. Die haben sich überhaupt nicht verstärkt. Also, nee, das heißt überhaupt nicht, aber die haben jetzt keine großen Leute geholt, wo man jetzt sagt, Mensch, das wird aber... Haben die da nicht irgendwas Geiles geholt? Nee. Die haben von Darmstadt den Vogel da geholt, den Balungun oder wie der heißt. Und jetzt wollen sie halt... Maximilian Beister ist wahrscheinlich so der Königstransfer. Nee, die haben doch den von Paderborn geholt, den Kachunga. Nee. Ingolstadt haben die... Ingolstadt? Nee, warte mal. Kachunga... Ist der nicht nach Ingolstadt oder nach Darmstadt gegangen? Ja, nach Ingolstadt. Nach Ingolstadt ist Kachunga gegangen. Ja, das ändert natürlich jetzt alles, meine Überlegung. Ändert alles. Aber Mainz hat wirklich jetzt nicht so groß eingekauft. Ich weiß nicht, was von dem Fabian Frei zu halten ist. Mal das ist der Bruder vom Frei, ne? Ja, aber keine Ahnung, wie gut der ist oder wie schlecht der ist. Aber die haben viel Qualität verloren mit diesen von mir vorhin schon genannten zwei Spielern, deswegen wundere ich mich gerade, dass du sagst, die haben sich gut verstärkt. Haben die sich doch irgendwie tolle Spieler geholt. Naja. Den haben sie geholt, na gut, so viel haben sie gar nicht, doch, eigentlich haben sie gar nicht gutes Material geholt. Ich sage dennoch 3-0 Mainz. Wow. Was ist denn das für eine Reaktion? So reagiere ich immer, wenn ich überrascht bin. So, Nächste Partie. Kann dir mal jemand vorlesen? Ich hab's weggeklickt. Leverkusen gegen Hoffenheim. Nee, das ist bei mir nicht die nächste Partie. Oh. Meine Liste ist richtig. Leverkusen gegen Hoffenheim. So. Jetzt fange ich an. Ja. Also mir hat Leverkusen sehr, sehr gut gefallen im DFB-Pokal. Ich weiß, da muss man auch wieder ein Fragezeichen dahinter machen, ist ganz klar. Mann. Hoffenheim ist trotz des Ausscheidens für mich weiterhin ein Kandidat für... einen soliden Platz so unter den ersten 8 oder ja, sagen wir mal eher zwischen Platz 6 und Platz 9 irgendwo da werden sie. Mit ihrer neuen Galionsfigur, Kevin Kurani, der übrigens mehrere 1.000 Euro Belohnung ausgeschrieben hat für denjenigen, der das Stuttgarter Kennzeichen SKK22 besitzt. Das wird ja toll, ne? Über Facebook hat er das gemacht, ja, habe ich auch gelesen. Ja, so ist er da, Kevin. Ich denke trotzdem, dass das Hoffenheim auf lange Sicht in dieser Bundesliga-Saison jetzt nicht irgendwie eine katastrophale Saison hinlegen wird, aber so richtig läuft der Laden da noch nicht. Leverkusen, Leverkusen hat natürlich im Mittelfeld mit dem Rolf ist schon einen wichtigen Spieler verloren, aber es wirkt jetzt nicht. Ja, doch, das ist schon so eine. Die haben viele wichtige Spieler verloren im Mittelfeld, mit dem Reinhardt, mit dem. Reinhardt nach Frankfurt, ne? Nee, nach. Der ist in Frankfurt, doch. Ja. Ja, und Castro ist weg, dann hast du den Rolf ist, der weg ist. Das sind schon Spieler, ich möchte nicht unterschätzen, wenn die weggehen. Also, das muss man schon mal noch auf dem Zettel haben. Die haben jetzt auch mit dem Aranguiz oder wie der heißt? Ja, ist denn der jetzt fix? Der ist, ja gut, der muss im Medizin checken, aber der wird jetzt nicht spielen am Samstag. Und dann wollen sie ja den Stürmer von Rom holen, ne? Das weiß ich nicht. Ja. Also ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass sie gegen Hoffenheim gewinnen werden. Ich sag mal, Hoffenheim, das ist so ein offenes Scheunentor. Hier tippe ich mal auf ein munteres 3-1 für Leverkusen. Schön, wo hast du denn den Spruch her? Ich sage, Leverkusen, die haben sich wieder so ein bisschen konservativ verstärkt. So ein typischer Transfer für Leverkusen ist Jonathan Tah. So, wo man denkt, oh Mensch, das könnte mal ein ganz großer werden. Ist aber schon ein kleiner großer. Ein kleiner großer. Ich glaube, dass die Leverkusener gut in die Saison starten werden und sage 2-0 Leverkusen. Schwierig. Also ich finde es auch sehr schwierig, da irgendwie für Hoffenheim irgendwie eine Prognose abzugeben, weil das kann sowohl ne, Captain Obvious mäßig, das kann von oben nach unten gehen in jeder Saison. Ich glaube aber eher, ist das dass Rocket Beans Fieber, kann das sein? Bitte? Warum? Rocket Beans Rausch. Captain Obvious ist doch von Rocket Beans. Ja, ist der davon? Ja, stimmt. Auf jeden Fall glaube ich, dass Hoffenheim eine gute Saison spielen wird. Ich glaube aber auch, dass Leverkusen wieder in die Sphären kommt, wie ich beim Tippen der Position gesagt habe, dass sie oben um die ersten vier Plätze mitspielen. Hast du sogar Titten gesagt? Habe ich Titten gesagt? Da muss ich nur Titten im Kopf haben. ja. Ach, schön. Ja. Nee, aber ich glaube halt einfach, dass beide Vereine eine gute Saison spielen werden. Dass sie direkt am Anfang aufeinandertreffen, ist dann irgendwie tagesformabhängig. Und da gebe ich trotzdem dann das gleiche Ergebnis wie auch im vorigen Spiel 2-2. Oh, schönes Ergebnis. Mhm, also ein ganz schönes Ergebnis. So, dann kommen wir zur nächsten Partie. Das ist der Darmstadter Detter SV gegen Hannover 96. Man könnte fast meinen, ein willkommenes Los für Hannover 96. Auswärts direkt. Gegen den Aufsteiger, gegen den möglicherweise ultimativen Underdog in der kommenden Saison. Hannover 96 hat aber grauenhaft gespielt. 2-0 zwar gewonnen im DFB-Pokal, aber nicht geglänzt. Stürmerstar Erdinic hat nicht überzeugt. Da stellt man jetzt schon einiges wieder in Frage. Kommt da eventuell noch was? 10 Millionen Euro soll der Verein noch auf der hohen Kante liegen haben. Das soll möglicherweise für einen weiteren Stürmer investiert werden. Aber der ist noch nicht in Sicht. Deswegen glaube ich, dass die 96er gerade gegen diese Adrenalin aufgeblasenen Darmstädter am ersten Spieltag sich sehr schwer tun werden. Auswärts Hannover 96 seit jeher eine unfassbar schwache Mannschaft. Und ich glaube, es wird ein spektakuläres 0-0. Mann. Ein spektakuläres, meintest du ernst oder war das auch mit Sarkasmus zu sehen, wie der ganze Tonfall deiner Aussage? Dazu sage ich nichts, Pocho. Gut. Du bist dran. Okay, Darmstadt 98, ich habe da schon gesagt, dass da ein bisschen meine Sympathie hängt. Das ist ja dein Verein Saison. Im Prinzip. Ja, das ist fast mein zweiter Verein. Und ich glaube, dass die diesen Swing immer noch mitnehmen vom Aufstieg und diese Lockerheit, die sie in den letzten Wochen an den Tag gelegt haben und auch wie ausgelassen sie das gefeiert haben. Und darum denke ich, das Ergebnis wird dich bestimmt überraschen, aber ich glaube, ein 1-0 wird dabei raus. Oh, Pocho! Ja? Ich bin auch Toni Seiler-Fan durch und durch und lass mir zum Bart wachsen. Herr Seiler! So, und ich glaube auch, dass Hannover eine haarige Saison bevorsteht. Mhm. Vor allen Dingen mit diesem Trainer oder was auch immer seine Position da ist. Unterhalter nennen wir ihn. Unterhalter, das trifft's, glaube ich. Aber ich glaube, es wird ein Unentschieden, aber ich glaube, es wird ein 1-1. Auch ein schönes Ergebnis, muss man sagen. Bisher nur schöne Ergebnisse, die wir hatten. Schöne Zahlen waren dabei und auch Ergebnisse. Ja, aber kann man von hinten wie von vorne lesen, das 1-1. Ja, Werder Bremen gegen Schalke 04. Und jetzt, das ist doch wieder eine Geschichte, die nur König Fußball schreibt. Massimo Di Santo, nach seinem umstrittenen Wechsel, Tommy Achin hat ihn angezählt oder beziehungsweise schon fast angebrüllt in den Medien, spielt in seiner ersten Partie, Bundesliga-Partie, für die Schalker in Bremen und wird wahrscheinlich ein Pfeifkonzert sondergleichen entgegennehmen müssen. Ich sage 1-2 für Schalke. Also ich sage, dass Schalke mich im DFB-Pokal von allen Bundesligisten am meisten überzeugt hat. Ich finde, also man hat irgendwie das Gefühl, dass Breitenreiter, also jetzt zu Beginn der Saison, wirklich wie die Faust aufs Auge passt mit seiner Fanfreundlichkeit und dass halt jetzt der Verein wieder volksnäher wird und dass man einen Offensivfußball spielen lassen möchte. Alles klingt einfach fast zu schön, um wahr zu sein. Ja. Jetzt musste da nach Bremen. Bremen kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die sich wahnsinnig gut verstärkt hätten oder so. Das ist aber Bremen, da kannst du auch mal stolpern. Gerade wenn du so einen Verein wie Schalke unterm Arsch hast. Dennoch, wann spielen die? Warte mal, die spielen 15:30, kein Blutlichtspiel. 1-1. Auch ein schönes Ergebnis. Warte schon. Ja, ich glaube, dass die Schalker in die Saison ein bisschen holperig starten werden. Ich bin sogar gewillt zu sagen, nicht nach dem Eindruck des letzten Spiels, da gebe ich Ricky recht, das war wirklich alles ganz gut. Ich finde es auch sehr beeindruckend, wie sich Schalke präsentiert im Moment. Auch diese Volksnähe und so weiter, die du nennst, die ist mir auch aufgefallen. Trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage, dass es sehr, sehr schwer für Breitenreiter auf Schalke wird. Und leider beginnt das schon mit diesem Samstagsspiel. Ich glaube, vom Tipp her würde ich sagen, ein 0-0. Ein spektakuläres 0-0? Nein, ein ganz, ganz Hermann. Langweiliges, kampfbetontes mit zwei gelb-roten Karten. Kreuzbandriss, Höwedes, Di Santo, ja? Di Santo. Di Santo direkt, ja. Von Aichin wird er umgegrätscht. Und ich glaube, also es sind ja all eyes on Guys, sagt man ja bei uns in Hannover auch schon. All eyes on Guys. Das ist ja wahrscheinlich das größte Fußballtalent des Weltfußballs. Ey, also das muss man wirklich sagen. Der Guys ist, wenn du überlegst, dass du für so einen Spieler 12 Millionen bezahlst, ist fast schon lächerlich. Ich finde den phänomenal, diesen Mann. Ja, das ist im Moment der Spieler, über den gesprochen wird in der Bundesliga. Ja, den finde ich auch klasse. Ja, Freistoß, Zaubermaus. Vielleicht wird es ja ein Freistoßfestival, Jovanovic gegen Geis, wer weiß es schon. Oh, das kann ja sein. Vielleicht treten aber beide gleichzeitig an. Das wäre natürlich wie so bei so einem russischen Roulette, dass sie beide zeitgleich auf den Mittelkreis so rennen müssen und dann direkt verhandeln. Das wäre schön. Mensch, vielleicht kommt das ja, man weiß es nicht. Ja. Der FC Augsburg gegen die Hertha aus Berlin. Ein Spiel, über das viele schon reden im Vorfeld, über die ich nicht mehr so viel sagen möchte, weil ich einfach schon alles verfeuert habe. Ich sage 0-0. Der Pocho? Schwierig. Schwierig. Pupierig. Ich kann da auch ganz wenig zu sagen. 1-0. Also ich glaube, Augsburg hat sich ganz schön den Ausverkauf da eingeleitet. Jetzt nicht nur mit diesem Vogel, der jetzt für 25 Millionen angeblich zu Chelsea geht und so. Ich kann mich überhaupt nicht an diesen Spieler erinnern. Ich muss erst mal nachgucken, wer das war. Hab ich auch nie gesehen vorher. Der kam während der Saison von Greuther Fürth für 2,5 Millionen. Ja. Und ich habe jetzt gelesen, dass Fürth nochmal 3,3 Millionen bekommt, dafür, dass der jetzt für 30 oder 25 Millionen abdüst. Dietmar Beiersdorfer würde mit diesem Deal die hamburgerische Ehrenmedaille bekommen. So in der Art. Ich guck gerade, wer da abgegangen ist bei Augsburg. Gut, das sind jetzt auch nicht unbedingt die Bombennamen, die da weggegangen sind. Eigentlich ist es völlig Latte. Hertha wiederum, Hertha sagen, warte, ich muss gucken kurz, wie Hertha, was da los ist. Jetzt nimmt er das so ernst, das gibt's ja gar nicht. Das ist mir sehr wichtig, das ist ein Verein, da hängt auch viel Herzblut dran. Ja. Mitchell Weiser ist natürlich ein geiler Transfer gewesen für die Hertha. Letzte Ausgabe fandst du den noch belanglos, den Transfer. Ja, aber für die Hertha ist das ein geiler Transfer. Für jeden in der Bundesliga wäre das ein geiler Transfer. Nein, nicht für jeden. In Stuttgart lachen wir über solche Spieler. Kommen wir gleich noch dazu. Das ist Kostic wahrscheinlich, ne? Selbstverständlich. Ja, glaube ich, dass Hertha gewinnen kann, um ehrlich zu sein. Tippe mal auf ein 1-2 für Hertha. Oi. Spannend. Ja, überraschend. So, dann der Samstag sowieso ein unglaublich schöner Tag. Ich habe frei. Meine bessere Hälfte ist auf Junggesellenabschied. Wie viel heiraten oder sonst was eigentlich? Das ist unerträglich bei dir. Hör mal, das ist ja ekelhaft. So auf den Sack bei euch, da mit dieser scheiß Hochzeitsscheiße. Hör mal, ich lebe irgendwie. Na, komm. Was denn? Das ist ja ekelhaft. Ist ja alles nur Hochzeit, weil sie schwanger ist oder was soll die ganze Scheiße? Ist das nur Steuerkacke oder was? Nee, das ist das Flüchtlingsproblem, das da gelöst wird in Hannover. So, ja jetzt, ekelhaft. Komm, hau raus hier. Sowieso, dieser Samstag wird so schön, weil ich alleine zu Hause bin. Die Frau ist in Braunschweig im Enemy Territory und feiert da Junggesellenabschied. Und um 15.30 Uhr schöne Partien mit Bremen gegen Schalke, Hannover gegen Darmstadt. Und dann hast du um 18.30 Uhr eine Partie. Oh Mensch, das ist ja zum mit der Zunge schnalzen. Im Borussia München Dortmund Park gegen Gladbach. Das wird so schön. Es wird so ein tolles Spiel und das ist genau der richtige Auftakt. So beginnst du ein 18.30 Uhr Spiel am ersten Spieltag Dortmund gegen Gladbach. Ey, wird das geil und es wird so unglaublich spannend, glaube ich. Ich sage 1-1. Also ich bin über diese Ansetzung vom Spiel ein bisschen überrascht gewesen, auch dass das direkt zum 18.30 Uhr Spiel gemacht wird, so wie du es jetzt beschreibst, kann es natürlich sein, dass... Es war ja dass erst um 1 gegen Ingolstadt geplant. Ist das jetzt wirklich so? Oder? Nein, weil das hätte mich, das hätte ich mal gut gefunden, wenn sowas gekommen wäre. Aber es wird halt nicht gemacht. Ja, nee, finde ich gut. Warum denn immer die gleichen in den Fokus rücken? Weil sind alles Bundesligisten. Also guck, du musst es ja so sehen, du hast einen Club, auf den du fixiert bist, der spielt wahrscheinlich immer um 15.30 Uhr oder am Sonntag, keine Ahnung. Und dann willst du um 18.30 Uhr halt eine geile Partie sehen, die du auch als Nicht-Beteiligter geil findest, weißt du? Und da ist Gladbach gegen Dortmund, der ist das geil, muss ich sagen. Also ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich freue mich halt in erster Linie auch darauf, direkt so ein Spiel zu haben gegen so einen Top-Gegner, um halt so eine Stellung zu haben, um zu wissen, wo du stehst. Wo das natürlich nach dem ersten Spieltag immer schwer zu sagen ist. Das ist die sogenannte Standortbestimmung. Ja, nennen wir es mal so. Aber was ich ganz cool finde, ist auch, dass Gladbach auswärts antritt. Ne, so kannst du auch direkt mal gucken. So ist der Fokus nicht so sehr auf Gladbach, sondern eher auf Dortmund, auch durch die Trainerverpflichtung und so weiter. Das stimmt, ja. Auf ihn freue ich mich nicht, denn Tuchel ist für mich, ich glaube, das ist mein rotes Tuch diese Saison. Ich habe jetzt gemerkt, dass viele... Ich hasse ihn jetzt schon. Also, ja, bleib doch mal ruhig. Aber Pocho, glaubst du eigentlich, dass das Spiel gegen St. Pauli ein bisschen über so ein paar Schwächen hinweg täuscht? Im Gegenteil, wenn ich dafür kurz einspringen dürfte, denn ich finde, ihr habt gerade eure Muskeln gezeigt. So, ihr habt Larifari gestartet und dann, Alter, Leute, wir sind Gladbach und dann bam, bam, bam. Also ich glaube im Gegenteil, dass ihr da gezeigt habt, wie stark ihr wirklich seid. Ich glaube auch. Also nicht, um jetzt hier meine Mannschaft irgendwie wieder hervorzutun oder sonst irgendwas. Ich sehe es auch wie Chris. Die erste Halbzeit, die kannst du in die Tonne treten, das ist schon richtig. Aber allein wie die Tore zustande gekommen sind und wie direkt auch ein Stindl integriert ist in die Mannschaft. Überragend, richtig toll. Und dann so Aussagen, weißt du, wenn du sowas in der lokalen Presse liest, da ist ein Interview mit dem, wir nennen ihn ja Ibo. Den Ibro. Profen. Ja, genau. Und auf jeden Fall ist mit ihm Gespräch geführt worden, warum er denn so immer diese gleiche Art von Toren schießen würde und so weiter und warum er die Tore denn immer so suchen würde oder den Zug zum Tor hätte. Und da wurde dann geschrieben, ja, oder von ihm gesagt, dass er mit einem Hermann im Rücken Tore schießen müsse, um spielen zu dürfen. Und genau das ist Konkurrenzkampf, wie ich in Gladbach echt sehen will. Gibt's ja gar nicht, Es war schon eine Überraschung, dass der Hermann da auf der Bank sitzt. Ja, also. Ich fand's auch total aber es hat ja funktioniert, auch mit dieser Bubi-Abwehr, die Gladbach da aufgeführt hat. Wie wichtig ist der Dominguez? Also, weil der fällt ja jetzt aus. Der fällt erstmal aus. Der ist schon wichtig. Aber du musst dann halt auch, wenn du auf verschiedenen Hochzeiten tanzen willst, musst du auch wirklich dann so überzeugt sein von deinen Spielern, dass du sagst, gut, das lässt sich kompensieren, wenn man Abwehrspieler ausfällt. Zum Spiel gegen Dortmund, es wird sicher eine sehr enge Kiste, es wird ein bestimmt tolles Spiel und ich hoffe auch auf ein tolles Spiel. Und da Christoph Kramer nicht mehr bei Borussia spielt, glaube ich auch, dass wir ein Tor mehr schießen mindestens als Dortmund und sagt deswegen 1-2. Ja. Jan Sommer muss sich das diesmal... Das finde ich aber eine bemerkenswerte Aussage vom Pocho, dass er wirklich hier gegen den großen BVB einen Auswärtssieg tippt. Das finde ich aber wirklich eine geschwollene Brust. Aber finde ich gut. Ja, Die hätte ich gerne bei meinem Club. Es kann natürlich auch ganz anders kommen, aber ich habe ein gutes Gefühl. Auf jeden Fall für Samstag, auf jeden Fall. Ich tippe auch für Gladbach. Ich weiß nur nicht, wie hoch. Weil ich glaube, eine Frage der Höhe. Nee, ich glaube, dass es wirklich schwierig ist, so für Tuchel da mit der neuen Truppe und da wird natürlich dann, weißt ja, wie das ist, da wird ganz genau hingeguckt, man möchte am liebsten wieder diesen Klopp-Effekt haben, da kommt einer rein und plötzlich spielt man wieder so wie vor 3-4 Jahren. Das wird aber, glaube ich, nicht der Fall sein. Man hat natürlich schon geile Leute da vorne drin, ist ja gar keine Frage mit dem Aubameyang und der Reus, der ist fit, das ist auch nicht schlecht. Castro auch ein schöner Transfer. Ja, alles gut und schön, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Gladbach, also gerade jetzt mit diesem Traoré, wenn du überlegst, was da sonst noch so rumrennt in der Offensive, dass Gladbach da einfach auch einen gepflegten Konterfußball mal spielen kann und Dortmund da klassisch auskontern kann. Ich tipp mal auf ein 0-2 für Gladbach. Eieieiei. Was eine Überraschung wäre. Ich glaube, das wäre eine Überraschung, wenn Gladbach da gewinnt, oder? Oder seht ihr Gladbach als Favoriten an in dieser Partie? Weil so gefühlt ist für mich Dortmund der Favorit. Ja, gehst aber von der letzten Saison aus, musst du Gladbach ja als Favoriten sehen. Das ist richtig, aber so vom Gefühl, auch letzte Saison, wenn die gegeneinander gespielt haben, hat man immer, also so ging es mir jedenfalls so gedacht, ja gut, die Dortmunder, die haben halt einfach gerade die Scheiße am Fuß, eigentlich könnten die ja viel besser spielen. Und aber vielleicht, sie haben sich nicht valide verstärkt, personell. Also ja, es sind jetzt keine Castro, so, und das war's und dann eigentlich. Ja, und das war's dann eigentlich. Sonst kam nichts Besonderes. Birki. Ja. Immerhin der zweitbeste Torwart aus der Schweiz. Ne? Ja, aber bringt ja halt dann erstmal nichts, wenn du nach vorne auch nichts, sag ich mal, ich weiß nicht, mir fehlt dann irgendwie, fehlen da so Spieler oder wurden bislang nicht kompensiert, so Typen wie ein Götze oder auch wenn der Aubameyang ja bei Tuchel gesetzt ist als Stürmer und nicht als hängende Spitze oder als Außenspieler spielt, glaube ich dennoch, dass da noch so ein zweiter Mann fehlt. Genau, die Dortmunder fahren da anscheinend dieselbe Schiene wie die Bayern. Du hast den Aubameyang da vorne in der 9, das ist überragend. Du hast bei den Bayern Lewandowski da vorne auf der 9, das ist überragend. Beide Konstellationen, beide Spieler haben keinen Druck von der Bank. Es gibt keinen natürlichen Feind für Lewandowski und auch keinen natürlichen Feind für Aubameyang. Mhm. Und ich finde, das ist ein bitterböses Problem. Und da muss eigentlich Dortmund, auch die Bayern, die müssen dann noch was nachlegen, finde ich, auf der Neuen, um da noch ein bisschen Druck zu schüren. Und jetzt hatte ich ja gestern, habe ich gehört, dass sogar die kleine Erbse bei den Bayern im Gespräch ist. Chicharito. Finde ich gut. Ja, ich mag den. Ich mag den auch, ja. So, Wolfsburg gegen Frankfurt. Richie. Ja. Ja, da tippe ich schon klar auf Wolfsburg. Ja. Also, mal gucken, wie sich das jetzt noch hier gestaltet, die nächsten Tage mit De Bruyne. In der Festung vor 20.000 Leuten. Ja. Nee, ich glaube halt, dass dieses Transfergelaber da könnte schon für Unruhe sorgen. Also, ja, das glaube ich auch. Ja, also so richtig gut ist das nicht. Dann der Schürrle ist jetzt nicht unbedingt ein Stammspieler gewesen, aber dennoch hätte ich den gerne auf der Bank als Trainer, um nochmal Feuer zu machen. Sollte es lange 0-0 stehen oder so, ist es glaube ich gar nicht so schlecht. Also so ein bisschen Verletzungsprobleme haben die auch da in Wolfsburg. Und dann, wie gesagt, die Geschichte mit De Bruyne. Dennoch muss Wolfsburg das Ding gewinnen. Für mich neben Schalke in der Vorbereitung die auffälligste Mannschaft. Ich überlege gerade, Frankfurt habe ich zu wenig mitbekommen, um das richtig... Wobei ich die Frankfurter Offensive geil finde, muss ich ja nochmal sagen. Gut, Meier ist verletzt, aber der Seferovic, das ist auch eine geile Sau. Ja, der ist auch gut, ja. Ja, kann man nicht unterschätzen, aber Meier fehlt halt. Ja, tippe ich mal auf 2-0 für Wolfsburg. Ja, na, natürlich diesen überragenden, diese schallernde Figur, diesen, ich möchte fast sagen, diese Übergestalt, diesen Fußballer von einem anderen Stern, Max Kruse, sich dazu geholt. Ach, natürlich, habe ich ganz vergessen. Ja. Ja, ja, klar. Und ich glaube schon, dass er kein Faktor sein wird, denn ich finde den Spieler völlig überbewertet. Fand ich schon bei Gladbach, aber das weiß ja. Ich sage 3-1 für Wolfsburg. Ich und ein Fallrückzieher-Tor von Meier. Beim Ergebnis gehe ich wirklich gleich mit dir. Ich glaube auch, ich tippe auch ein 3-1 für Wolfsburg, einfach weil sie die Qualität haben, direkt von Anfang an daran anzuknöpfen, wo sie eigentlich gar nicht mit aufgehört haben, nämlich mit gutem Fußball spielen. Mhm. Und von daher ganz klare Kiste, 3-1. Vielleicht machen. Ist Meier fit? Nee, Meier spielt nicht. Der ist verletzt. Nee, dann 3-0. Okay. Kein Fallrückzieher. Okay. Ich glaube, der kann auch im kaputten Zustand kurz eingewechselt werden, direkt einen Fallrückzieher ansetzen. VfB Stuttgart, das ist im Prinzip das Main-Event des Spieltages, der Abschluss, der Rausschmeißer des Tages. Sonntag, 17.30 Uhr, VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln. Ich sage, das ist natürlich immer schwer. Die Kölner lassen hinten nichts zu. Die Stuttgarter haben Manchester City die Leviten gelesen. Vernichtet. Ja, ich sage 0-0. Ich, pass auf, jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt dass in Stuttgart so ein bisschen irgendwie, ich weiß auch nicht, so eine Art Men in Black Blitzdingsgerät irgendwie aktiv war und alle die letzte Saison vergessen haben. Alle tun so, als wäre der VfB, also hier in Stuttgart hat man wirklich das Gefühl, als wäre der VfB fast schon ein Europa-League-Kandidat. Und das größte Problem, was wir letztes Jahr hatten, wurde definitiv nicht angegangen und das ist die Defensive. Also wenn mir jetzt einer erzählen will, dass Adam Lušek unsere Innenverteidigung stärken soll, Mein noch ein Fragezeichen dahinter. Der Insua ist irgendwie langsam. Ich weiß nicht, ob ich mich da getäuscht habe im Spiel gegen Manchester City, aber ich kann nur hoffen, dass er das durch ein gutes Stellungsspiel wegmachen kann, seine Langsamkeit. Aber er war definitiv mit der langsamste Spieler auf dem Platz. Und ich glaube, dass der VfB auch intern sich stärker sieht, als sie eigentlich sind. Und Köln wiederum... Immer gefährlich, immer gefährlich. Köln wiederum, finde ich, hat ein paar gute Transfers getätigt. Nicht zuletzt auch dieser Bittencourt, ja, der von euch gekommen ist. Ich glaube, das ist ein Spieler, kannst du froh sein, wenn du den verpflichten kannst. Und der könnte für die ein oder andere schöne Aktion sorgen. Modest hat im DFB-Pokal ja überragend gespielt, den Jojic, ne? Also klasse. Ja, und man muss, wie gesagt, nochmal zu Bittencourt sagen, er ist halt so ein Spieler, der kann eine geile Flanke schlagen, der kann ein gutes Dribbling zeigen. Ja. Mit dem Abschluss hapert so ein bisschen noch, aber mal gucken, was da noch draus wird. Jetzt kommt mein Tipp. Und ich hasse mich für diesen Tipp, aber ich tippe 4-2 für Köln. Das ist hart. Geisteskrank? Nee, ich glaube, dass der VfB einfach weiterhin dieses große Problem hat in der Defensive und einfach zu anfällig ist, zu viele Tore kassieren wird. Und nach vorne sind die gut, die Stuttgarter. Die können Tore machen nach vorne hin. Aber wenn du halt hinten offen bist wie ein Scheunentor und da deine Probleme liegen... Man sagt zwar, Stuttgart muss einen offensiven Fußball spielen, um erfolgreich zu werden in dieser Saison. Ja, da gebe ich jedem recht, der das sagt. Aber dennoch kannst du nur einen richtig guten offensiven Fußball spielen, wenn du in der Defensive einigermaßen sicher stehst. Und da ist halt nichts da, was mich irgendwie glauben lässt, dass sie besser in der Defensive aufgestellt sind als im letzten Jahr. Der Rüdiger fehlt. Denn, wie gesagt, der Luschek ist, der hat jetzt gar nicht so schlecht gespielt in der Vorbereitung. Was hat denn der Rüdiger? Der hat irgendwas mit dem Fuß, glaube ich. Das ist doch nicht gut für einen Fußballer. Nee, irgendwas mit dem Fuß hat er. Oder weiß er, ist er, auf jeden Fall spielt er nicht. Und das hast du auch gemerkt, da musste der Wichser ab und ausnahmsweise mal lachen, ne? Ja, ja. So, und über links der Insua, da mache ich irgendwie ein Fragezeichen dahinter. Das hat mich nicht überzeugt, was der gegen Man City gezeigt hat. Und ja, für mich ist die Defensive der Knackpunkt. Wenn sie es da hinkriegen, irgendwie ein paar Angriffe mal abzufangen, ohne gleich ein Tor zu bekommen, ja, dann kann Stuttgart auch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Aber da haben sie halt nichts gemacht. Keine neuen Leute geholt. Gut, doch, einen Insua, aber ja, halt nicht die Qualität, die ich mir da erwünscht hätte. Deswegen glaube ich, dass das hier ein blaues Auge werden könnte für den VfB. Schön. Toll. Da freue ich mich wirklich. Ich glaube, dass wirklich der, wie wir auch schon gesagt haben, dass der FC echt richtig gut um Transfermarkt zugeschlagen hat. Ich glaube auch, dass sich das in dem Spiel widerspiegeln wird. Ich glaube auch, dass es so sein wird, dass Stuttgart echt auch Probleme haben wird, genau mit der gleichen Argumentation, die Ricky bringt, dass sie sich vielleicht ein bisschen ja höher einschätzen, als sie sind. Ich tippe aber trotzdem nicht die Höhe des Sieges, weil Köln auch nicht 4 Tore auswärts schießen wird. Die spielen doch in Stuttgart, ne? Mhm. Ja, dann sage ich leider aber auch ein 1-2. Oh. Schön, auch ein ganz toller Tipp, attraktiver Tipp. Das war's, sind wir durch. Potschow hat keine Zeit mehr. Mir hat's wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin jetzt noch viel heißer als vorher auf diesen Spieltag. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Unfassbar. Ich glaube, ich gucke mir jetzt nochmal den ersten Spieltag vom letzten Jahr an. Der läuft oder aus der ersten Saison. Morgen, hallo, morgen MDR live. Dresden gegen Essen, gegen Erfurt. Da brennt die Bude. Ich bin dabei. Ja. Natürlich. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt, dann schreibt dem @RickyPalm bei Twitter eine Nachricht. Der veranstaltet bei sich ein Happening. @CR7 habe ich jetzt. Nee, du hast CR8. Selbstverständlich. War schön mit euch beiden. Ist das frei? Ist das frei? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. War wirklich schön. War auch so ein bisschen so schwankig aus der Jugend und so. Schwankig aus der Jugend ist immer gut. Gerade bei Rickys düsterer Jugend. Oh ja, ich habe eine ganz düstere Jugend hinter mir. Ja. Kann man eine ganze WhatsApp-Ausgabe drüber machen. Die dunkeldeutsche Jugend von Ricky. Moment mal. Sicherlich. Gut. Hast du wieder das eingespielt oder das Outro eingespielt? Das Outro läuft bereits. Das Outro läuft. Dann wünsche ich allen Hörern einen fröhlichen ersten Spieltag. Und euch beiden mit euren Clubs viel Glück. Gleiches gilt natürlich für deine Rumpeltruppe. Ja, Dankeschön. Bis demnächst. Tschüssi.